das unsere Gedanken verwirrt. Ich liebe dich. Das ist so eine einfache Phrase. Nichts mehr. Es ist bloß das Verlangen nach Nähe. Wenn alles bebt und du zerfließt, lass mich nicht hören und dich bitten, bis du in meinen Armen zerbrichst. Sag mir einen Ort oder eine Stunde, am Ende ist es doch egal. Bist du erst kalt, die Sinne taub, folgt nur das Nichts, der große Fall. Du hast mich nie geliebt. Macht es dir Spaß, wenn wir uns quälen? Willst du die Liebe? Willst du den Schmerz? Weißt du am Ende, was du willst? Nacktes Verlangen, nur kein Gefühl. Geliebt im Trieb und ohne Ziel. Komm, schick mich fort, komm, lass mich gehen. Komm, schick mich weg, lass mich allein. Du hast mich nie geliebt.